Osten. Morgen und zu Wochenbeginn oft bewölkt und regnerisch bei 5 bis 14 Grad. Es ist 23.05 Uhr. Die Verkehrsmeldungen, die A7 Würzburg Richtung Fulda, ist zwischen Bad Kissingen-Obertulba und Bad Brückenau-Wildflecken wegen Bauarbeiten bis 6 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt über die U61. Soweit die Verkehrsübersicht. Bayern 2 Nachtmix mit Ralf Summer. Seit 40 Jahren sind sie ein Paar und machen gemeinsam Musik. Tracy Thorn und Ben Watt, bekannt als Everything But The Girl. Das britische Duo landet in den 90ern mit Missing im Remix von Todd Terry einen Riesenhit. Der US-DJ arbeitete mit seiner Dance-Version das heraus, was Everything But The Girl am besten können. Sad Disco, traurige Disco. Doch nicht immer klang das Londoner Paar, das nun nach fast einem Vierteljahrhundert und Elternzeit zurück ist, nach melancholischer Tanzmusik. Sie begannen in den späten 70ern, frühen 80ern mit akustischem DIY-Folk. Sad Disco, das Comeback von Everything But The Girl. Sendung von Ralf Summer. Damit ging es bei dem Pärchen musikalisch los mit Night and Day. Night and Day, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, no matter darling where you are, I think of you night and day. Day and night, why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day, night and day. There's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and this torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Wenn die Welt sie durch einen Dance-Remix kennt, musikalisch haben Everything But The Girl ganz woanders begonnen, bei Jazz, Brasil und Samba. Night and Day, ihre Version des Cole Porter-Klassikers. Das war 1982 die erste Single von Everything But The Girl. Everything But The Girl, das britische Musikerpaar Tracy Thorn und Ben Watt. Seit 40 Jahren ein Paar, seit 14 Jahren verheiratet, 3 Kinder. In den 90ern sang Tracy für und tourte mit Massive Attack. Ben startete Clubnächte in London und ein Dance-Label. Und nachdem nun die Kinder alt genug sind, ist die Zeit also reif fürs Comeback der Eltern ins Popgeschäft. Fuse heißt die Rückkehrplatte. Und in dieser Stunde hören wir uns durch das Werk von Everything But The Girl. Aber auch ihre Solo-Sachen. So klang zum Beispiel Bens erste eigene Single. Ben Watt und Can't erschienen auf einem wichtigen englischen Indie-Label auf Cherry Red, eine Plattenfirma, die in London startete und die ersten LPs der Dead Kennedys aus den USA nach Europa geholt hat. Sie wuchsen also mit der Energie des Punk auf, verweigerten sich aber Lärm und Lautstärke. Everything But the Girl waren so etwas wie der nach innen gekehrte Gegenpol von Punk in London, die Sensiblen, die Empfindsamen, wenn man so will. Die frühere Band von Tracy, die Marine Girls, traten ohne Schlagzeug und ohne Jungs auf, was damals noch selten war, eine All-Girl-Band. Two straws, sun in a cloudless sky, you and the girls go by. Take a boat out for Place in the Sun von den Marine Girls. Sie haben sich orientiert an den ebenfalls seelenruhigen Young Marble Giants. Tracy war eine der Sängerinnen der Marine Girls. Ihr Vorbild war Patti Smith, weil sie wenig weiblich auftrat und auch Gedichte schrieb. Die Marine Girls wurden schnell zum Geheimtipp. John Peel spielte sie in seiner BBC-Radioshow. Beim ersten Konzert war ein gewisser Ben Watt im Publikum, der auch bei ihrer Plattenfirma unter Vertrag war. Tracy war großer Musikfan, schrieb auch für Fanzines. An ihrem letzten Schultag gab es die erste Kritik zu ihrer Marine Girls Kassette zu lesen. Ich zitiere: "Sounds rich, strange and unforgettable. Tracy hat eine Stimme mit Zukunft." Meetings arranged, they say never work out. I say we've proved them wrong without doubt. I can't remember now just what we said. I never could have guessed what lay ahead. As I ran towards you up the stairs, little voice in my ear cried, beware. Tracy Thorn und ihr Solostück Plain Sailing. Mit 19 schreibt sie sich in Hull ein, eine Unistadt 3 Zugstunden nördlich ihrer Heimat London. Was für ein Zufall. Nach gerade mal 5 Stunden in der neuen Unistadt trifft sie auf ihren Labelkollegen Ben Watt. Auch er hat sich dort eingeschrieben und lebt nur 3 Türen weiter. Sie tauschen sich aus. Tracy ist beeindruckt. Bens Eltern sind Musiker und Journalistin. Pa ist Big Band Leader. Ma war zunächst Schauspielerin und interviewte danach Stars aus der Film- und Fernsehbranche. Ben und Tracy lesen zusammen Bücher, gehen ins Kino, sie hören Musik und schreiben ein Manifest. We oppose to rock and roll. Wir widersetzen uns der Rockmusik. Als sie eine chauvinistische Möbelhauswerbung mit dem Slogan sehen, für ihre Schlafzimmerbedürfnisse haben wir alles, außer dem Mädchen, ist ihr Bandname gefunden, Everything But The Girl. If you ever feel the time to drop me a loving line, maybe you should just think twice. I don't wait around. Same, from each and everyone, we Everyone, das erste Lied vom ersten Album von Everything But The Girl. Aufgenommen 1984 von Robin Miller, der zu dem Zeitpunkt im Studio im gleichen Gebäude in London war und noch eine weitere jazzy angehauchte LP parallel produzierte, die richtig Geschichte schrieb. Your love is king. Ein Klassiker der 80er, Diamond Life von Sade. Sie teilte sich den Produzenten mit Everything But The Girl. Tracy Thorn hatte auf einmal drei Projekte. Die Marine Girls, die auf dem Cover der Zeitschrift Melody Maker landen, ihr Solo-Ding und das Duo mit ihrem neuen Freund Ben Watt. Der NME lobt den Sound von Everything But The Girl und beschreibt ihn mit einem wilden Vergleich, als ob der Velvet Underground auf die Shangri-Las treffe. Ben und Tracy studieren weiter in Hull, ziehen zusammen und spielen gemeinsam live. Eines Tages auch mit der Style Council. Nach der Jam, der zweiten Band von Paul Weller. Er ist begeistert, kommt zu einem spontanen Jam auf die Bühne seiner Vorband. Später wird es heißen, am Wechsel von The Jams ruppigem Pub-Pop zum stylischen Jazz-Pop von der Style Council an der Stiländerung von Paul Weller wären Everything But The Girl nicht ganz unschuldig gewesen. Aus kleinen Hitlers werden große Hitlers. Kleiner Hitler, komm hier bitte nicht wieder vorbei, fleht Tracy auf dem dritten Album von Everything But the Girl in Little Hitlers. Arrangiert und orchestriert von Ben, dem Sohn des schottischen Jazzers Thomas Watt, der in den 50ern zu den bekanntesten britischen Bandleadern zählte und unter anderem auch für Count Basie gearbeitet hat. Everything But the Girl, vor allem Tracy, sind politisch, sind links und werden nach Moskau eingeladen. Gorbatschow und seine Perestroika öffnen gerade das Land. Bens Eltern nennen Tracy Sozialistin. Sie ist befreundet mit Billy Bragg, der während der Thatcher-Jahre den Linken, den musikalischen Widerstand mit der Red Wedge-Bewegung organisiert. Doch bei Tracy ist die Musik die Nummer eins. Stewart von den Young Marble Giants produziert das zweite Album ihrer Marine Girls, die sich dann bald im Streit auflösen. Später wird ein gewisser Kurt Cobain sagen, dass ihn die Marine Girls schwer imponiert haben, mit ihrer zurückgenommenen Art. Sie sind in den ewigen Top Ten des Nirvana-Sängers, zwischen den Sex Pistols und Public Enemy. Honey wants possession of my heart, wants to know the secret of my dreams, doesn't understand my treachery. Nach der Auflösung der Marine Girls kann sich Tracy auf Everything But the Girl konzentrieren. Aber Ben und Tracy arbeiten auch solo weiter. Ben lässt sich von Brit-Folk-Legende Kevin Coyne produzieren, der später in Nürnberg lebte. Wenn sich etwas durch das Werk von Ben und Tracy zieht, dann ihre Liebe für Interpretationen. Hier ein Stück vom Neil Young-Gitarristen Danny Whitten. Talk about it, how you broke the Auch für Rod Stewart war es ein Hit. I don't wanna talk about it. Die Sanftheit ihres Sounds führt dazu, dass Everything But a Girl als Bettnässer des Pop ausgelacht werden. Für die Fans sind sie eher sowas wie Astro Gilberto mit der Haltung von Gang of Four, die ebenfalls links ticken. Tracy schreibt in ihrem Buch Bad Sit Disco Queen, dass in den 80ern in England Paare in der Popmusik nichts Ungewöhnliches waren. Es gab dann noch Yazoo, die Cocteau Twins und die Eurythmics. Oh, lover boy, do you have to long? Maybe one day you wake and you'll find me gone. Lover boy, if you call me home, I'll come driving. I'll come driving fast as wheels can answer. Bemerkenswert auch die Freundschaft von Everything But a Girl zu einem jungen Sänger, der die beiden verehrt. Morrissey ist Sänger der noch neuen Band The Smiths und trifft sich mit ihnen, als das Paar nach London zieht. Er schickt ihnen Postkarten und nennt sie Kittens, Kätzchen. Im Fernsehen diskutiert er mit George Michael über den Sound von Everything But a Girl. In den späten 80ern kommen dann neue Einflüsse für Ben und Tracy hinzu. Mike Pickering, der DJ aus dem Hacienda Club in Manchester, er war zu der Zeit ihr Tourmanager. Aber die Beats kommen nur langsam bei den beiden vorsichtigen Skeptikern an. Driving von 1990 mit dem Weichzeichner im Derek Jarman Video und dem Saxophon im Stück kann man schon verstehen, dass Everything But a Girl auch mit Cocktail-Jazzern wie Matt Bianco verglichen wurden, obwohl Ben und Tracy sie hassten. Es war die Zeit, in der sie sich von ihrem Label sowohl unter Druck als auch im Stich gelassen fühlten. Die LPs und CDs kamen zwar alle in die britischen Albumcharts, meist sogar in die Top 10 und wurden auf der Insel auch mit Gold ausgezeichnet. Auch hier in Europa kannte man Everything But a Girl, aber in den USA, dem größten Musikmarkt der Welt, da klappte es nicht. Der eben gehörte Driving-Song, der veränderte viel. Tommy Lee Puma nahm ihn in den USA auf. Er hatte zuvor schon mit Stars wie Miles Davis oder Randy Newman gearbeitet und er konnte gar Chet Baker für das Album gewinnen, einmal Tenorsaxophon zu spielen. Just in dem Moment, als es also losgehen konnte, Everything But a Girl landen erstmals in den amerikanischen Albumcharts, dann das. Ben wird krank. Asthma, wie es heißt. Er muss zu Hause bleiben. Als Massive Attack Tracy fragen, ob sie bei einem Song singen könnte, schreibt sie den Song Protection, ein Text, der vom Beschützen handelt. This girl I know needs some shelter, but she don't breathe. Your arms around her. I know you. Sometimes you look so small, you need some shelter. You're just running around and held to scared to. And I leaned on your fears, now you can lean on me. And that's more than love, that's the way it should be. Now I can't change the way you feel, but I could put my arms around you. That's just part of the deal. That's the way I feel. I'll put my arms around you. Stand in front of you and take the force of the blow. Protection. Eine Hymne der 90er und ein Trip-Hop-Klassiker zugleich. Protection von Massive Attack mit Tracy Thorn, der Stimme von Everything But The Girl, um die es heute geht. Ausgerechnet, als sich der Erfolg in den USA einstellt, ist Tracy erstmal auf sich allein gestellt. Tracy tourt mit Massive Attack durch die USA, um dann zurück in London mit ihrem Mann Ben eine Ärzte-Odyssee zu erleben. Nach Asthma war Darmentzündung seine Diagnose, bis klar war, Ben leidet an einer seltenen Blutgefäßentzündung, das sogenannte Churg-Strauss-Syndrom. Heute heißt es EGPA. Die seltene Krankheit schädigt vor allem Lunge und Darm. Auf 1 Million Menschen kommen 1 bis 3 Fälle, wie Ben Watt. Glück und Unglück liegen eng beisammen. Ben, der zu Hause bleiben muss, samplet eines Tages den Beat des amerikanischen House-Hits Break for Love von Race und baut mit dem Gesang seiner Frau diesen Song. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Oh, like the deserts miss the rain. Miss You Like the Deserts Miss the Rain, singt Tracy Thorn. Es ist die Hauptzeile von Missing. Das Stück wird 1994 im Original nur ein mittlerer Hit. Aber Ben, der damals viel Dance und vor allem Drum and Bass hört, erkennt das Potenzial des Songs. Musiker vom Drum and Bass Projekt Spring Heel Jack waren an der Produktion von Missing bzw. am ganzen Amplified-Album beteiligt. Interessante Randnotiz, der spätere Side-Disco-Klassiker wurde im Studio von Fairport Convention aufgenommen, den britischen Folk-Legenden, also ganz weit weg von Clubmusik. Und ganz weit weg von den USA. Das amerikanische Label von Everything But The Girl wird dort langsam ungeduldig, weil das Duo seit über einer Dekade einfach keinen richtigen Hit landet. Aber es gibt dort einen Mitarbeiter, der die richtige Nase hat. Man muss Missing einfach nur remixen. step off the train. I'm walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been. 1995 sind Massive Attack wieder in den USA. Daddy G geht in New York aus. Am nächsten Tag fliegt Tracy aus London für gemeinsame Fotos ein. Tracy, sagt Daddy G im Taxi, ich habe gestern Nacht Missing gehört, im Todd Terry Remix. Klang einfach gut. Er sollte recht behalten. Die Nummer wird ein Clubhit, in Italien Nummer 1, in Deutschland und in den USA gar Platz 2. Und nach einiger Zeit will auch Blanco y Negro noch was vom Kuchen haben und bringen den Remix von Missing auch in England raus, obwohl der Vertrag mit dem Label schon ausläuft. Aber den Hit nehmen sie noch gern mit. Everything But the Girl werden aufs Glastonbury Open Air eingeladen, wo ein Musiker backstage kommt, um sich erst als Fan zu outen und dann auch auf der Bühne bei einem Stück mitspielt. Es ist Jeff Buckley. Auf dem nächsten Album samplen Everything But the Girl dessen Vater Tim Buckley. I called you from the hotel phone. I haven't dialed this code before. I'm sleeping later, waking later. I'm eating less and thinking more. And how am I without you? Am I more myself or less myself? I feel younger, louder. And like I don't always connect. Like I don't ever connect. Do you want me back? Do you want me back? Walking Wounded, das Album nach dem Überhit, erscheint 1996. Hat viele gute Songs und einige Top-10-Hits wie Single. Diesmal produziert Ben die Beat gleich selbst dazu. Von Downbeat über Drum and Bass bis House. Es wird ihre erfolgreichste Platte. Nach 1,5 Jahrzehnten haben Everything But A Girl ihren Sound gefunden. Sad Disco. U2 wollen sie als Vorband für die Amerika-Tour. Tracy fühlt sich nicht wohl und sagt ab. Sie merkt, sie ist schwanger. Temperamental heißt das letzte Album, das Everything But A Girl noch aufnehmen können. Danach wird Tracy, Mutter und Popstar, der Stress zu groß. Nach einem Auftritt beim Jazzfestival in Montreux im Jahr 2000 drückt das Duo auf die Pause-Taste. Un cantien, un violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz já que se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vejo o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Corcovado, der Bucklige. So nennt man in Brasilien den Hausberg von Rio, auf dem die Christusstatue steht. Im Original ein Antonio Carlos Jobim-Klassiker. Hier also die Drum-and-Bass-Version aus dem Jahr 2002 von Everything But A Girl. Bald kommen Zwillinge und beide Eltern arbeiten von nun an über 20 Jahre lieber getrennt. Das geht sich zeitlich besser aus mit der Erziehung. Tracy nimmt Soloalben auf, wird geschätzte Stimme auch im Haus, wo Ben aktiv ist. Er gründet mehrere Clubnächte in Londoner Läden und ein Dance-Label, Buzzin' Fly, benannt nach einem Song von Tim Bugley. Es wird mehrfach zum UK House Label of the Year gewählt. Ben mixt sich zu einem weltweit gebuchten Deep House-DJ nach oben. Gibt es etwas, das er nicht mag oder nicht kann? Wir hören einen frühen Hit auf Buzzin' Fly, The Zed Piano. We'll be right back. Austin Martin mit The Zed Piano im Charles Webster Remix von 2004, erschienen auf Buzzin' Fly Records. 10 Jahre lang haut Ben Watt Track um Track auf seinem Label raus, auch von DJ-Produzenten wie Manu Le Taff, Stimming oder DJ Hell. Watt remixt Acts wie Low, Jade oder die Figurines. Für die Dänen gründet er ein neues Label, Strange Feeling Records. Seit 2006 bringt er dort aber vor allem die Platten von Tracy, seiner Frau, heraus. Langsam sind die drei Kinder des Pärchens aus dem Gröbsten heraus. Tracy wird nebenbei noch Kolumnistin für ein englisches Polit- und Kulturmagazin. Und die Zeit reif für das alte Duo. Ben und Tracy sind zurück nach 24 Jahren Plattenpause. Mit Fuse, so heißt das Comeback-Album. Everything But a Girl klingen 2023, wie sie damals gingen, nach trauriger Disco, Sad Disco. Die Stimme von Tracy haben sie technisch zum Teil verändert. Sie wollten nicht zu ehrfürchtig mit ihr umgehen. Und Ben hat sich bei den Beats noch mehr reingepfriemelt als in den 90ern. Man darf gespannt sein, wie Everything But a Girl nach der Rückkehr nochmal landen werden. Sad Disco, das Comeback von Everything But the Girl. Sendung von Ralf Summer. Damit sind sie die Pioniere von Sad Disco-MusikerInnen wie Robin, The XX oder Chromatics. Und haben mindestens eine Generation von nicht nur schüchternen Bands beeinflusst. Die Everything But The Girl Playlist gibt's auf der Zündfunk-Homepage auf bayern2.de. In der ARD-Audiothek könnt ihr die Sendung ein Jahr lang nachhören. Danke fürs Zuhören, sagt Ralf Summer. Am Ende noch das Heimlich-Tanzen-Stück vom Comeback-Album, in dem auch München kurz erwähnt wird. No One Knows We're Dancing. Everything But The Girl. First up, this is Fabio. He drives it from Torino. Parking tickets litter his Fiat Cinquecento. Fiat Cinquecento. His Fiat Cinquecento. Fiat Cinquecento. Amy is the sweetest. Works weekdays in a pet shop. Mixes vodka with a cola. She knows every. Zündfunk präsentiert die Idols, am Freitag, den 22. März im Zenit in München. Ihre Live-Shows sind hochexplosiv, die Texte politisch und schlau. I hope that my lyrics open discussions now and again, but I think the vehicle of the men behind me that play the instruments is way more important for the essence of what music is, which is a feeling. Musik mit Gefühl und mit Härte. Die Idols live am Freitag, den 22. März im Zenit München. Präsentiert vom Zündfunk. Der nächste Nachtmix läuft morgen um 23.05 Uhr auf Bayern 2. Eine schöne Auswahl an Musiksendungen und handgepickten Playlisten von den Nachtmix-DJs gibt's in der ARD-Audiothek unter Pop and Rewind. Bayern 2. Grenzenlos hören. Nachricht.